Staatsverschuldung. Die Kontrolle und Begrenzung von Staatsverschuldung hatte seit Beginn der Vorbereitungen für die Währungsunion in allen Überlegungen eine zentrale Rolle gespielt. Schließlich hingen Inflation und Zusammenbruch von Währungen historisch stets mit außer Kontrolle geratenen Staatsfinanzen zusammen. Die besondere Empfindlichkeit der Deutschen, deren Währung zweimal wegen einer Kriegsfinanzierung durch die Notenbank zusammengebrochen war, kam hinzu. Daher rührte die Verankerung des Verbots der monetären Staatsfinanzierung im Maastricht-Vertrag. Die beiden Maastricht-Kriterien, eine Obergrenze von 3% des BIP für die jährliche Neuverschuldung und von 60% des BIP für den staatlichen Schuldenstand, waren wissenschaftlich zwar nicht zwingend, aber sie waren pragmatisch sinnvoll. Sie konnten als eine Verschuldungsregel des gesunden Menschenverstandes betrachtet werden. Sie geben allerdings, wie alle pragmatischen Regeln, kein vollständiges Bild. Entscheidend ist auch die Art der Finanzierung des staatlichen Defizits. Bei positiver oder ausgeglichener Leistungsbilanz wird nämlich das Staatsdefizit aus dem internen Sparaufkommen einer Volkswirtschaft finanziert. Das ist wesentlich weniger riskant als eine Finanzierung der Staatsschuld durch Auslandsschulden. Sowohl Deutschland als auch Japan haben traditionell hohe Leistungsbilanzüberschüsse. Das bedeutet, die Unternehmen und privaten Haushalte im Land bilden mehr Sparkapital, als der Staat durch seine Staatsverschuldung verbraucht. Damit ist die Staatsverschuldung zwar immer noch ein Problem, aber sie ist kein Problem der Volkswirtschaft als Ganzes im Außenverhältnis, sondern es geht nur um das Binnenverhältnis innerhalb der Volkswirtschaft. Ein Beispiel möge das erläutern. Wenn sich Familienmitglieder gegenseitig Kredit gegeben haben und es gibt deshalb Streit, dann ist das unschön, für die finanzielle Außenposition der Familie aber nicht bedrohlich. Anders sieht es aus, wenn die Familie Bankschulden hat, die sie nicht mehr bedienen kann. Und deshalb muss vielleicht das gemeinsame Haus verkauft werden. Der japanische Staat zum Beispiel hat zwar eine absurd hohe Verschuldung von 200% des BIP, aber das betrifft die internationalen Kapitalmärkte überhaupt nicht. Der japanische Leistungsbilanzüberschuss zeigt nämlich an, dass Japan trotz des hohen Staatsdefizits immer noch Kapital exportiert. Gläubiger des japanischen Staates sind, wenn man Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland saldiert, netto allein die japanischen Bürger. Sie geben sich mit einer extrem niedrigen Verzinsung zufrieden. Der Staat sorgt umgekehrt dafür, dass es überhaupt keine Inflation gibt. Das ist in Japan besonders wichtig, weil ein großer Teil der Altersversorgung in diesem extrem geburtenarmen Land durch den Kauf von Staatsanleihen geschieht. Der Staat wiederum schont die Bürger mit einer extrem niedrigen Steuerquote von nur 17% und niedrigen Sozialabgaben. Bei einer Abgabenquote wie in Deutschland hätte der japanische Staat riesige Überschüsse. Die Japaner haben aber eine andere Wahl getroffen. Sie wollen niedrige Abgaben und ziehen es vor, statt höherer Steuern dem Staat lieber mehr Geld zu leihen. Japan hat für die Lösung seiner Probleme mit anhaltender Geburtenarmut und demografischer Alterung eine logisch konsistente und politisch akzeptierte Antwort gefunden, die für das Land sowohl politisch als auch ökonomisch passt. Deshalb sind im Falle Japans die Maastricht-Regeln kein vernünftiges Analyseinstrument. Als gegensätzliches Beispiel möge Spanien dienen. In Bezug auf die Maastricht-Regeln war das Land bis zum Beginn der Finanzkrise 2007 scheinbar ein Musterschüler. Jahr für Jahr erzielte Spanien Haushaltsüberschüsse oder hatte nur minimale Defizite. Der öffentliche Schuldenstand sank von 62,4% des Sozialprodukts 1999 auf 36,4% im Jahre 2007. Gleichzeitig aber sorgte der Immobilienboom für eine wachsende Verschuldung privater Haushalte. Und dieses Geld kam aus dem Ausland, wie das stabile und gewaltige Leistungsbilanzdefizit Spaniens zeigt, das zeitweise 9-10% des BIP betrug. Diese große Auslandsverschuldung von über 60% des Sozialprodukts ist die Achillesferse Spaniens und nicht die Staatsverschuldung. Diese nahm erst in den letzten 3 Jahren bedrohliche Formen an, als der schuldenfinanzierte Immobilienboom zusammenbrach und das ehemals ansehnliche Wirtschaftswachstum in Stagnation und Schrumpfung überging. In einer Währungsunion fällt einerseits die Notenbank als Lender of Last Resort für die Mitgliedstaaten aus, andererseits aber waren durch die Notenpresse finanzierte öffentliche Defizite die Quelle der meisten großen Inflationen und Währungszusammenbrüche. Deshalb kam und kommt, trotz der beschränkten Aussagefähigkeit der Maastricht-Kriterien, der wirksamen Kontrolle der Staatsverschuldung für den Erfolg der Währungsunion eine besondere Bedeutung zu. Umso schmerzlicher ist die Erkenntnis, dass die Währungsunion trotz der Maastricht-Regeln, die an eben diesen Regeln gemessene fiskalische Disziplin ihrer Mitglieder, offenbar nicht gefestigt, sondern eher gelockert hat. Die Schuldenquote im Euroraum stieg seit 1999 um 14 Prozentpunkte an. Ebenso stark wie im EU-Durchschnitt. 1999 lag die Staatsverschuldung im Euroraum noch bei 71,6% des Sozialprodukts. 2010 waren es 85,3%. Viele weisen beschwichtigend darauf hin, dass die Staatsverschuldung in Großbritannien stärker angestiegen ist und in den USA sogar noch etwas höher ist als im Euroraum. Das ist schlimm genug, aber nur bedingt vergleichbar. Im Falle Großbritanniens rächt sich, dass die Labour-Regierung schon seit 2002 den von den konservativen Vorgängerregierungen ererbten Konsolidierungskurs verlassen hatte. Die Auswirkungen der Finanzkrise, die den Finanzplatz London besonders stark trafen, kamen hinzu. In Großbritannien stützt allerdings die Bank von England durch umfangreiche Anleihekäufe, Quantitative Easing, die Staatsfinanzierung. Die große Abwertung des Pfundes kommt stützend hinzu. Großbritannien ist der klassische Fall, wo eine nationale Volkswirtschaft mit vergangenen Fehlern leben muss, aber in einer unabhängigen Geld- und Wechselkurspolitik auch die Mittel hat, ihre Folgen zu mildern.